Köpfchen hängt heut wahrlich tief und es macht schnief. Die Einsamkeit ist Freund, den es nicht gibt, weil sein Herz weglief. Wahre Freundschaft gab's noch nie. Und all die Liebe, wo ist sie? Die Traurigkeit nimmt ihren Lauf. Und du sitzt allein zu Haus. Doch nachts im Mondenschein schaltet sich Jörgs PC ein und bringt uns diese Melodie hierher. Schwingt ein das Bein. Schwingt ein Tanzbein. Es soll schein. Schwingt ein das Bein. Schwingt ein Tanzbein. Ein kleiner blauer Planet aus dem Nichts entsteht und dann wieder vergeht. Die Menschen sind gut drauf, weil sie verstehen, die Liebe lebt. Schwarz und weiß werden zu bunt und lieben die Natur gesund. Wie schön, dass es noch sowas gibt. Oder ist es nur ein Lied? Doch nachts im Mondenschein schaltet sich Jörgs PC ein und bringt uns diese Melodie hierher. Es soll schein, schwingt ein das Bein. Schwingt ein Tanzbein. Schwingt ein das Bein. Schwingt ein Tanzbein. Schwingt ein das Bein. Es soll schein. Schwingt ein das Bein.